Die Ausstellung der Selbsthilfe-Errungenschaften der Jugendbaubrigaden fand im Sportviertel der Chongchun-Straße in Pyongyang statt. Die Verwaltung der Jugendstoßabteilung Kampf um hohes Tempo und die Verwaltung der Jugendstoßabteilung 28. August stellten die Propagandamittel und Erziehungsmaterialien, mit denen man alle Funktionäre und Angehörigen der Jugendbaubrigaden mit dem Geist der Priorität der selbstständigen Entwicklung bewaffnen kann und viele Maschinen, Anlagen, Geräte, Handwerkzeuge und wissenschaftlich-technische Forschungserfolge, die sie bei der Errichtung der für die Verbesserung des Volkslebens bedeutsamen wichtigen Objekte entwickelt und eingeführt haben, zur Schau. Chun Yongnam, erster Sekretär des Zentralvorstandes des Kim Jong-istischen Jugendverbandes, der Funktionäre des Jugendverbandes und der betreffenden Bereiche sowie die Angehörigen der Jugendbaubrigaden besichtigten die Ausstellung.